Schönen guten Tag, das ist Frank T.O.P. von Hender TV, meine Damen und Herren. Zur heutigen Ausgabe. Wie Sie bereits hier vernommen haben könnten, schlägt die Führung von VW Kürzungen und Entlassungen ins Haus zu, wo kein Geld für Finanzierungsspielräume der Bundesregierung da ist. Für staatliche Prämien sei aber kein Geld da, so SPD-Co-Chefin Saskia Esken. Sie sollten statt betriebsbedingter Kündigung auf nachhaltige Personalkonzepte setzen. In diesem Sinne verwendet die SPD-Co-Chefin das Modell der 4-Tage-Woche. Das wird mit Abschlägen zu rechnen sein, aber in ein anderes Unternehmen zu gelangen. Das muss man hier auch sehen. Staatliche Prämien für Elektroautos sind ein sinnvolles Instrument, aber bei der derzeitigen Aussage ist dafür kein Geld da. Man muss hier genau hier gucken. Gewerkschaften plädieren bereits für eine 4-Tage-Woche. Die Konzernführung von Volkswagen hat angesichts drohenden Verlust in der Kernmarktkette angekündigt, die Betriebsbedingungen und Wegschicks in Deutschland Betracht zu ziehen, um Kosten zu senken. Ja, die Esken sagt, es ist nicht eine Frage des Mutes und auch keine Frage der Zeit. Es ist einfach eine Frage des Geldes. Und da die Zahlen weiter rot geschrieben werden, hat VW jetzt nur eine Option auf Entlassung und Kürzung, das Sanierungsergebnis wieder gerade zu rücken. Ja, die Esken warnte. Die SPD-Spitze allein auf Elektromobilität zu setzen, sondern bereits auf staatliche Finanzierungsmodelle. Ja, das sei nicht so ganz nützlich, jetzt eine 4-Tage-Woche einzuführen, weil also von den betriebswissenschaftlichen Auspunkten aus ist wahrscheinlich richtig, die qualifizierten Mitarbeiter in Arbeit zu halten. Aber der VW-Rat hat, der Betriebsrat hat Fehler eingeräumt und wirft den Management für ihre Schüler zu, weil die Konzernführung die Kernmarke hier Verluste schreibt. Doch daran hält sich nur deshalb nichts, weil und auf China gesetzt hat, also demografischen Wandel, verschärft das nur noch die Krise, gerade angesichts des demografischen Wandels. In allen Elektromobilität wird hier groß geschrieben werden sein und elektromobil werden die Fahrzeuge hier auf dem Markt auch erscheinen, aber alles ist überflutet von China, die Technologie jetzt mitunter haben. Die sind jetzt Kernautomarke für Elektrostabilität, Elektrovielfalt und Elektrostabilität. Ja. Das ist hier von der Saskia Esken. Vielen Dank fürs Zuhören, meine Damen und Herren.